Konrad Adenauer, 1876 bis 1967. Ich habe mit meinem Arzt gesprochen. Ein bis zwei Jährchen werde ich das wohl machen können. So lakonisch reagiert Konrad Adenauer, als er im Jahr 1949 im Alter von 73 Jahren zum ersten Bundeskanzler der gerade gegründeten Bundesrepublik Deutschland vorgeschlagen wird. Doch es wird nichts mit den ein bis zwei Jährchen. Adenauer bleibt 14 Jahre im Amt und legt in dieser Zeit einige historische Grundsteine. Er schafft es, dass zumindest der Westteil des nach dem Zweiten Weltkrieg geächteten Deutschland wieder zu einer geachteten Nation wird. Er gibt der Bevölkerung wieder Selbstvertrauen und er integriert das Land fest in Bündnisse mit seinen Nachbarn und den USA. Damit ist er einer der bedeutendsten Politiker der deutschen Geschichte. Konrad Hermann Josef Adenauer wird am 5. Januar 1876 als Sohn eines Gerichtssekretärs geboren. Das rheinische Köln gehört zu dieser Zeit zum Staat Preußen, womit viele Kölner unzufrieden sind. Sie fühlen sich von der Regierung in Berlin nicht verstanden und schlecht repräsentiert. Nach seinem Abitur studiert Konrad an den Universitäten Bonn, Freiburg und München Staats- und Rechtswissenschaften. Danach kehrt er wieder nach Köln zurück. Aufgewachsen in einem konservativ-katholischen Elternhaus, ist er seit seiner Jugend politisch engagiert, unter anderem in konservativen Studentenverbindungen. Deswegen ist es nur konsequent, als er der christlich orientierten Zentrumspartei beitritt. Dort startet er eine rasante Karriere. Schnell ist er Beigeordneter der Stadt Köln und damit Stadtrat. Im Jahr 1909 ist er schon erster Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Am 18. September 1917 wählt ihn die Kölner Stadtverordnetenversammlung schließlich zum Stadtoberhaupt. Für seine Wahl gibt es mehrere Gründe. Zum einen hat er sich in den vergangenen Jahren viel Sympathie in der Bevölkerung erworben, zum anderen trauen ihm die Stadtverordneten zu, Köln sicher durch das Chaos zu führen, das der Erste Weltkrieg in seinem vierten Jahr anrichtet. Es ist eine Zeit der Not. Seit fast alle Männer zur Armee eingezogen wurden und viele Frauen in den Rüstungsfabriken arbeiten, liegt die Landwirtschaft brach. Die Bevölkerung in den Städten hungert. Konrad Adenauer erweist sich in dieser schwierigen Situation als Organisationstalent. Mit viel diplomatischem Geschick gelingt es ihm immer wieder an große Lieferungen von Graupen für die Kölner Bürger zu kommen. Diese Kochgerste ist zwar in Friedensjahren alles andere als ein Festmahl, doch in den harten Kriegszeiten stellt sie für viele Menschen der Stadt das entscheidende Grundnahrungsmittel dar. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs steht Adenauer schnell im Ruf, der teuerste Lokalpolitiker Deutschlands zu sein. Während viele andere Städte zunächst in Lethargie versinken, legt der junge Kölner Oberbürgermeister eine unglaubliche Dynamik an den Tag und entwirft ständig neue Großprojekte. Je mehr zusammenzubrechen schien, mit desto größerer Energie trieb Adenauer die Arbeiten voran, schreibt sein Stadtbaumeister. Dabei geht es um fast schon visionäre Vorhaben. So verwandelt Adenauer den alten militärischen Festungsring um die Kölner Innenstadt in einen Grüngürtel und ist damit anderen deutschen Städten um Jahrzehnte voraus. Immer denkt er darüber nach, wie er die Bedeutung und das Prestige seiner Stadt steigern kann. So lässt er die alte Universität wieder eröffnen und errichtet in Sichtweite des Doms ein Messezentrum, das zu den modernsten Europas zählt. Und er will unbedingt die Industrie der Zukunft in seine Stadt holen. In den 20er Jahren konzentriert sich die Automobilbranche vor allem auf Schwaben, Sachsen und Thüringen. Adenauer aber weiß, dass der französische Konzern Citroën und vor allem der amerikanische Branchenriese Ford für Fabriken in Deutschland einen Standort suchen. Während seine Verhandlungen mit den Franzosen erfolglos verlaufen, kann er die Amerikaner überzeugen. Ford baut sein neues Deutschlandwerk in Köln. Immer wieder kommen in dieser Zeit Anfragen aus Berlin. Parteifreunde sehen ihn zu höheren Berufen und glauben sogar, dass Adenauer gute Chancen hätte, Reichskanzler zu werden. Er lehnt ab. Deutschland erlebt turbulente politische Jahre. In der Weimarer Republik kann sich kaum ein Regierungschef lange im Amt halten. Das Risiko ist Adenauer zu groß. In Köln sitzt er fest im Sattel. Allenfalls ist er bereit, im Staatsrat mitzuarbeiten, wo er als Stadtoberhaupt Köln vertritt. Doch so erfolgreich Konrad Adenauer in der Politik und in der großen Wirtschaft ist, so sehr versagt er bei seinen privaten Geschäften. 1928 steht er als Privatmann vor dem Ruin, denn er hat fast sein gesamtes Vermögen bei einem zweifelhaften Aktiengeschäft verspekuliert. Nur durch geschicktes Taktieren entgeht er einem öffentlichen Skandal, der ihn andernfalls wohl das Amt gekostet hätte. 5 Jahre später muss Konrad Adenauer allerdings den Sessel im Rathaus räumen. Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten wird er im Frühjahr 1933 seines Amtes enthoben. Der überzeugte Katholik hat sich bei den neuen Machthabern sehr früh unbeliebt gemacht. So verweigert er einem hochrangigen Nationalsozialisten bei dessen Besuch in Köln den Handschlag. Ein Affront, den die Nazis nicht vergessen. In der Presse und mit Plakaten hetzen sie gegen Adenauer, der schließlich flüchtet und im Kloster eines befreundeten Abts Unterschlupf findet. In den kommenden Jahren wechselt er ständig seinen Wohnsitz und taucht immer wieder unter. Erst 1937 kann er sich vor Gericht eine bescheidene Pension und eine Abfindung für sein beschlagnahmtes Haus erstreiten. Von diesem Geld kauft Adenauer ein neues Haus. Doch er will nicht mehr in Köln unter den Augen der Machthaber wohnen, deshalb zieht er nach Rhöndorf, einem Stadtteil von Bad Honnef. Dort geht er vor allem seiner zweiten Leidenschaft neben der Politik nach. Er betätigt sich als Erfinder. Und das mit großer Ernsthaftigkeit. Besucher, die unangemeldet vorbeischauen, werden vom Dienstmädchen regelmäßig abgewiesen mit der Begründung, der Herr Oberbürgermeister sei mit seinen Erfindungen beschäftigt. In diesen Jahren gleicht Adenauers Leben einer Gratwanderung. Er weiß, dass sein Leben bedroht ist, obwohl er sich völlig aus der Politik zurückgezogen hat. Gleich mehrmals wird er verhaftet. Einmal wird er sogar für mehr als einen Monat in ein Konzentrationslager auf dem Kölner Messegelände gesperrt. Erst mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Nazi-Herrschaft wendet sich das Blatt. Die amerikanische Armee setzt Adenauer wieder als Oberbürgermeister von Köln ein. Es bleibt aber nur eine kurze Episode. Köln liegt bald in der britischen Besatzungszone und London betrachtet Adenauers Politik mit großem Argwohn. Die Briten sind überzeugt, er wolle mit französischer Hilfe einen eigenen Rheinstaat gründen und verbieten ihm sogar vorübergehend, sich in irgendeiner Form politisch zu engagieren. Doch schon im Jahr 1946 ist Adenauer wieder zurück. Die neu gegründete CDU wählt ihn zunächst zum Vorsitzenden ihres rheinischen Ablegers, bald darauf ist er CDU-Chef für die gesamte britische Zone und Fraktionsvorsitzender im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Er ist inzwischen 70 Jahre alt und ein gewiefter Taktiker. Nach und nach knüpft er ein Netzwerk, das seine Machtbasis ständig vergrößert. Als sich abzeichnet, dass die westlichen Besatzungszonen zu einer Bundesrepublik Deutschland zusammengeschlossen werden sollen, hat Adenauer ein Ziel. In der CDU ist er inzwischen der dominierende Politiker. Wie viel Einfluss er hat, zeigt sich, als es darum geht, einen Regierungssitz zu finden. Berlin kommt nicht in Frage, denn es ist von der sowjetischen Besatzungszone umgeben. Die meisten Politiker favorisieren Frankfurt. Adenauer gelingt es aber mit viel Geschick, das verschlafene Städtchen Bonn durchzusetzen und damit einen Ort in Sichtweite seines Wohnorts, Rhöndorf. Als Konrad Adenauer am 15. September 1949 vom Bundestag zum ersten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt wird, ist es alles andere als ein Erdrutschsieg. Er gewinnt mit einer Stimme Vorsprung. Es ist seine eigene. An diesem Tag beginnt für Westdeutschland eine neue Epoche, deren Grundstein bereits am 23. Mai mit der Unterzeichnung des Grundgesetzes durch den Parlamentarischen Rat gelegt wurde. Meine Damen und Herren, gemäß Artikel 145 verkündige ich im Namen und im Auftrage des Parlamentarischen Rates unter Mitwirkung der Abgeordneten Groß-Berlins das Grundgesetz. Es tritt mit Ablauf des heutigen Tages in Kraft. Es wird in Nummer 1 des Bundesgesetzblattes von heute veröffentlicht. Wir sind, meine Damen und Herren, der festen Überzeugung, dass wir durch unsere Arbeit einen wesentlichen Beitrag zur Wiedervereinigung des ganzen deutschen Volkes und auch zur Rückkehr unserer Kriegsgefangenen und Verschleppten leisten. Wir wünschen und wir hoffen, dass bald der Tag kommen möge, an dem das ganze deutsche Volk unter dieser Fahne wieder vereint sein möge. 14 Jahre lang bleibt Adenauer im Amt. Dreimal wird er wiedergewählt. Darunter ist auch ein historischer Wahlsieg von 1957. Es ist das einzige Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass eine Partei bei einer Bundestagswahl die absolute Mehrheit erreicht. Doch Adenauer geht auch nach solchen Siegen immer Koalitionen ein. Damit hat er im Parlament, selbst bei heftig diskutierten Entscheidungen, immer ein dickes Polster von Stimmen hinter sich. Während ein Großteil der Bevölkerung Adenauer fast schon wie einen geliebten Monarchen verehrt, gibt es auch Gegner und erbitterte Feinde. 1952 kommt es sogar zu einem Attentat. Es ist der Abend des 27. März. Zwei Jungen bringen ein Päckchen ins Münchner Polizeipräsidium. Ein unbekannter Mann hatte es ihnen in die Hand gedrückt und sie gebeten, es bei der Post aufzugeben. Es ist an Bundeskanzler Konrad Adenauer adressiert. Als der unbekannte Mann sie verfolgt, bekommen die beiden Angst und geben das Paket bei der Polizei ab. Dort explodiert die Sendung. Ein Polizeibeamter stirbt. Doch es ist klar, die Bombe war eigentlich für den Bundeskanzler bestimmt. Die Spur der Attentäter führt schließlich zur Irgun, einer jüdischen Partisanen- und Untergrundorganisation. Auf Befehl von höchster Stelle werden die Beweise jedoch unter Verschluss gehalten, denn Konrad Adenauer ist gerade dabei, so etwas wie ein Vertrauensverhältnis zum jungen Staat Israel aufzubauen. In einer Art stillschweigendem Abkommen beschließen die deutsche und die israelische Regierung, das Attentat unter den Teppich zu kehren. Denn keine der beiden Seiten will, dass nur wenige Jahre nach dem Holocaust jüdische Angeklagte vor einem deutschen Gericht stehen müssen. In den ersten Jahren im Amt ist Konrad Adenauer ein Bundeskanzler mit sehr beschränkten Befugnissen. Die Bundesrepublik ist noch kein souveräner Staat. Alle wichtigen politischen Entscheidungen müssen von den Besatzungsmächten abgesegnet werden. Deswegen kämpft Adenauer um die Aufhebung des sogenannten Besatzungsstatuts. In den Jahren von 1951 bis 1955 ist er nicht nur Bundeskanzler, sondern gleichzeitig auch Außenminister und gibt mit seiner Politik eine Richtung vor, die auf Jahrzehnte für Deutschland bestimmend sein wird. Als von der Sowjetunion der Vorschlag zu einer Wiedervereinigung Deutschlands kommt, lehnt er entschieden ab. Adenauer glaubt, dass ein solches Deutschland kommunistisch gesteuert würde. Seine Bedingung für eine Wiedervereinigung lautet freie, demokratische Wahlen. Eine Forderung, der die Sowjetunion nicht zustimmen kann. Damit ist die Trennung Deutschlands in zwei Staaten vorbereitet und die Wiedervereinigung für Jahrzehnte aufgeschoben. Konrad Adenauer setzt mit seiner Außenpolitik konsequent auf eine Westbindung der Bundesrepublik und auf die Aussöhnung mit alten Gegnern und Opfern. In einer Zeit, in der vor allem Misstrauen, zum Beispiel die Beziehungen zwischen Deutschen und Franzosen, dominiert, treibt er die Aussöhnung mit Frankreich voran. Sein sehr gutes persönliches Verhältnis zu Frankreichs Präsident Charles de Gaulle legt am Ende den Grundstein für einen offiziellen Freundschaftsvertrag, der seitdem eine der Grundlagen deutscher Außenpolitik ist. Gleichzeitig ist Kanzler Adenauer schon früh für eine Wiederbewaffnung Deutschlands. Dabei gibt es allerdings viele Widerstände zu überwinden. In Deutschland selbst ist nach dem Zweiten Weltkrieg eine starke pazifistische Bewegung entstanden. Ihre Forderung lautet: Nie wieder Krieg. Die öffentliche Meinung ist ebenfalls dagegen, wieder Regimenter mit deutschen Soldaten aufzustellen. Auch die Alliierten wollen zunächst von einer neuen deutschen Armee nichts wissen. Sie haben die Schrecken des Krieges nicht vergessen und die Gefahr, die von einem bewaffneten Deutschland ausgehen kann. Doch allmählich setzt sich Adenauer mit seinen Militärplänen durch. Als die sowjetische Besatzungszone die Volkspolizei als paramilitärische Truppe aufstellt, reagiert die Bundesrepublik mit dem Bundesgrenzschutz. Einige Jahre später wird die Bundeswehr gegründet. Der Kalte Krieg ist auf einem ersten Höhepunkt. Und plötzlich fordern auch die Alliierten eine Wiederbewaffnung Deutschlands. Wirtschaftlich geht es mit Deutschland rasant bergauf. Die Hungerjahre nach dem Krieg sind beendet, die Bundesrepublik hat mit der D-Mark eine eigene starke Währung und die Fabriken laufen auf Hochtouren. Der Mann, der dieses Wirtschaftswunder in Gang hält, ist die rechte Hand Adenauers. Wirtschaftsminister Ludwig Erhard legt in den ersten Jahren gemeinsam mit dem Bundeskanzler die Grundzüge dessen fest, was als soziale Marktwirtschaft in die Geschichtsbücher eingeht. Es ist eine Wirtschaftspolitik, die mit einer sozialen Absicherung der Bevölkerung, einem zuverlässigen Rentensystem und möglichst wenigen staatlichen Eingriffen dafür sorgen soll, dass die Konjunktur rund läuft. Diese Politik geht auf. Nachdem die Trümmer des Krieges weggeräumt sind, ist der Neuanfang beeindruckend. Bald steigt der Wohlstand der Bevölkerung, bald herrscht Vollbeschäftigung. Es gibt mehr Beschäftigung als Beschäftigte. Deswegen wirbt die Regierung gemeinsam mit der Wirtschaft Arbeitskräfte im Ausland an. In Italien, Spanien, Portugal und später in der Türkei. Auf dem absoluten Höhepunkt seiner Popularität ist Konrad Adenauer im Jahr 1955. Nach langen Verhandlungen besucht er die Sowjetunion und schafft es, dass Tausende von deutschen Kriegsgefangenen freigelassen werden, die teilweise seit mehr als 10 Jahren in Lagern gesessen haben. Es ist ein politisches Meisterstück, das ihm auch die Herzen vieler Menschen erobert. In den 60er Jahren allerdings beginnt Adenauers Glanz zu verblassen. Ihm unterlaufen politische Fehler. Es wirkt so, als klammere er sich nur noch in einem Reflex an sein Amt. Eine Reihe von Fehlschlägen kostet ihn schließlich die Kanzlerschaft. Er zieht sich nach Rhöndorf zurück, wo er 1967 im Alter von 91 Jahren nach 2 Herzinfarkten stirbt. Konrad Adenauer ist der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik. Und in den Augen vieler Historiker einer der besten. Er schafft es, aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs sein Land zu einer Wirtschaftsmacht aufzubauen und zementiert die Westbindung Deutschlands. Auch in härtesten Zeiten hält er störrisch an seinen Überzeugungen fest. Damit ist der erste Kanzler der Bundesrepublik bei aller Kritik ein Vorbild, das nur wenige Politiker nach ihm erreichen.